Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Pünktlich um 1:05 melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt, das glaubt mir keiner. Ich möchte also gerne mit Leuten sprechen, die irgendetwas mit sich herumtragen, die etwas können, die etwas erlebt haben, von dem sie sagen, wenn ich das jemandem erzählen würde, das glaubt mir keiner. Habt ihr so etwas und habt ihr Lust, mir darüber zu erzählen? Vielleicht führt ihr ein Doppelleben. Vielleicht habt ihr etwas Besonderes erlebt. Vielleicht habt ihr sogar etwas Übersinnliches erlebt. Und sagt demzufolge auch, das glaubt mir keiner. Also wenn das so ist und ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Themen und die Anrufe zu dem Thema. Hier ist Charlotte als erste Anruferin, die Charlotte ist 71. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Charlotte. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Was glaubt dir denn keiner? Ja, ich bin ein Medium und ich habe Kontakt mit Engeln. Ach. Ja. Na, das hören wir ja immer gerne. Das ist ja hochinteressant. Ja. Seit wann hast du Kontakt mit Engeln? Ja, seit vielen Jahren schon. Also, meine Mutter war ein Medium. Ja. Und die hat Voraussagen gemacht, die alle, wirklich alle, gestimmt haben und auch eingetroffen sind. Und die hat dir das vererbt, und diese Gabe. Und da habe ich vielleicht so einen Touch davon. Ja. Wann war der Erstkontakt mit Engeln? Ach, der war schon, da war ich noch in der Schule. Ja. Habe aber im Leben nicht dran gedacht, dass ich da später mal mehr dazu machen kann. Ja. Und dann waren schwere Jahre, da habe ich nichts gemacht. Und jetzt, wo ich alleine bin, meine Familie außer Haus, also wo ich alleine lebe, habe ich die Zeit dazu. Mhm. Und es ist, ich sag mal, ein Beispiel. Gerne. Ein Bekannter ist gestorben. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was er macht, ob er angekommen ist und so weiter. Und dann hat er mir folgende Antworten gegeben. Aber stopp. Sitzt du dann in deinem Zimmer und fragst das so in die Luft rein? Oder ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist jetzt eine längere Geschichte. Ich will nur sagen, jetzt erstmal, was er uns gesagt hat. Okay. Vielleicht ja aber auch okay. Nochmal. Ne? Ja. Nee, also ich gehe erst in Meditation, ist klar. Ne? Ja, du gehst in eine Meditation. Versuch erstmal den Anschluss zur guten Geisterwelt zu kriegen. Zu wem? Zur guten Geisterwelt, das sind Geister. Engel. Okay. Engel, das sind eigentlich nur gute Geister. Ja. Es ist nämlich alles geistlich, was auf der anderen Ebene ist. Jetzt erzähl mal, was der geantwortet hat. So, und dann hat er gesagt, ich habe gesagt, ja, wie geht's dir denn, wo bist du denn gelandet? Und dann hat er Folgendes gesagt, ja, ich bin im Glück und ich habe einen geistigen Führer und das ist ein Wesen vom Chor der Throne, ja, so nennen die das, ne? Von was, vom Chor? Vom Chor der Throne. Vom Chor der Throne. Ja, es gibt auch andere da drüben. Er hat nur gesagt, wo er jetzt ist. Ne? Es ist eine wunderbare Welt, die Gott für seine Schöpfung erschaffen hat. Ja. Und man findet keine Worte für die schönen Farben, die Töne und die Wesen. Und sein Übergang, das war der Tod, war sehr schön. Mhm. Ich schien zu schweben. Ich wollte eigentlich da bleiben, aber auf einmal war ich dann oben, so. So, das hat er dir so. Und es war keine schmerzliche Trennung von euch, denn es kommt ein Wiedersehen und das ist gewiss. Okay, so, das war jetzt die Stimme des Toten. Ja. Das war nicht der Engel. Oder werden alle Toten zu Engeln? Nein, alle nicht. Kannst nur, es gibt höhere Engel, gute Engel, dann gute Wesen und dann auch niedere. Da muss man nämlich ganz schön aufpassen, dass man die Niederen nicht erwischt. Kannst du diese Engel auch sehen? Ja, sehen, direkt, also wenn es dunkel ist, dann könnte ich so sehen. Dann kannst du sehen, im Dunkeln. Wir sehen Engel im Dunkeln aus. Ja, genau wie hier, nur feiner. Feiner. Alles ist feiner drüben, haben sie auch gesagt. Das Gras ist feiner. Die Luft ist feiner. Und die sind auf anderen Planeten. Moment, das ist nicht so, dass nur die Erde, dass sie noch auf der Erde sind, sondern auf anderen Planeten. Ja. Also sehen die aus wie Menschen? Ja, wie Menschen, aber feiner. Mhm. Wir sind grobstofflich und die sind feinstofflich. Ja. Das ist der Unterschied. Ich hatte ja vorige Woche auch eine Anruferin, die auch einen Engel hat. Und ja. Der Engel hat ihr etwas Übles vorhergesagt, nämlich, dass es eine große Katastrophe gibt in Amerika heute am 3. Oktober. Ja. Weißt du auch irgendwas darüber? Spricht man? Ja, ich hab das gehört an dem Abend. Ja. Aber es hat aber auch Zweifel, ob es überhaupt Engel gibt, ne? Und deshalb will ich doch jetzt sagen, dass es die Engel auch da sind. Okay, das ist nochmal ein Statement. Engel sind allerdings gute Geister. Die muss man sich so vorstellen. Die kann man Engel nennen oder auch nicht. Okay, aber du weißt jetzt nichts Näheres, ob das denn nun stimmt, dass da was Schlimmes passiert in Amerika. Ja, ja. Du weißt nichts Näheres? Nee. Ja, ich habe da nicht nachgefragt. Verstehe. Aber ich will noch sagen, welchen Kontakt ich noch habe. Gar nicht. Ich habe einen früheren katholischen Pfarrer. Mhm. Mit dem ich einen guten Kontakt habe. Der ist gestorben, der ist drüben. Mhm. Und der hat Folgendes gesagt. Also mit der Kirche hat es alles nichts zu tun, mhm. weil die leider ja nicht das wissen oder das nicht so sagen können. Aha. Und dieser katholische Pfarrer, der hieß, also Pfarrer Gräber hieß der. Der hat auch Bücher damals geschrieben. Ja. Der musste das Neue Testament verbessern, das nicht mehr so gestimmt hat. Ja. Und er hat geschrieben, der Verkehr mit der Geisterwelt, seine Gesetze und sein Zweck. Also, und da habe ich mit Kontakt und da habe ich viele Fragen gestellt. Okay, du hast ihn bestimmt auch gefragt, gibt es Gott? Auf jeden Fall. Und die Antwort war? Auf jeden Fall? Oder? Ja, die Antwort war, es gibt Gott. Und er hat seine Engel und Geister, die für uns da sind. Hast du ihn auch gefragt, ob es den Teufel gibt? Da haben wir nicht gefragt, aber es gibt das Gute und daraus ergibt es sich auch, dass es das Gegenteil gibt davon. Gibt es die Hölle? Ja, nicht die Hölle, wie wir uns die hier so vorstellen. Hm. Nein, es leben schon viele Menschen sogar hier in der Hölle, ne? Ja, und es leben auch Menschen im Himmel hier, wenn man das so sehen will. Wir spitzen es mal zu. Wenn du so gute Kontakte nach oben hast, müsstest du auch wissen, was mit denen passiert, die ganz schlimme Dinge auf der Welt anrichten. Ja. Ja, das sind die Menschen. Okay. Wir haben auch gefragt. Ja, was passiert mit den Seelen dieser Menschen? Ja, wir haben überhaupt gefragt, was ist, wenn wir drüben ankommen. Mhm. Denn jeder geht ja irgendwo hin. Wir sind da nicht gestorben. Es gibt uns noch. Mhm. Nur die Ebenen, die sind so weit und so viel, dass jeder dahin kommt, wo er hingehört. Also es gibt für die Bösen eine untere Ebene. Ja, genau. Ja. Die sagen nicht, das ist jetzt ab, hier ist Hölle und da ist Himmel. Das ist ganz unterschiedlich. Ist das nicht total langweilig im Paradies, sag ich mal, im Jenseits, wenn man da nur so rumschwebt? Ganz im Gegenteil, die schweben nicht rum, die haben, ich habe auch Verwandte, die drüben sind, die Aufgaben haben. Die haben was alle, die können sich selbst Aufgaben suchen. Wenn jemand hier krank war lange, der hat erst eine Wartezeit, der kann sich erholen. Mhm. Je nachdem, wo er jetzt hingekommen ist. Ne? Mhm. Und kann dann sich nach einer Weile, dann haben die alle, naja. Also ich habe zum Beispiel zwei, die haben, ein Mann und eine Frau von mir, ja. Bekannte, Verwandte ja. sogar, ja. haben gesagt, wir können helfen, wer Krankheiten hat auf Erden, die können sich bei uns melden. Ach so. Wir versuchen dann, mit noch höheren, die selbst sind. Die Erste-Hilfe-Truppe aus dem Jenseits sozusagen. Ja. Gibt es im Jenseits auch Fernsehen? Fernsehen? Nö. Nee. Wir brauchen kein Fernsehen. Ich frage es mal ganz profan. Gibt es im Jenseits Sex? Ja, aber nicht in den hohen Ebenen. Die brauchen das nicht mehr. In unteren Ebenen gibt es das noch. Echt? In unteren? Dann wollen wir doch alle in die untere Ebene. Es sind so wahnsinnig viele Ebenen. 49 Ebenen, glaube ich. 49? Mal 7 Stufen, den wir in. Also das ist jetzt für uns Menschen nur, damit wir uns das besser vorstellen können. Ne? Ich verstehe. Du bist aber sehr bewandert. Ja, ich mache das seit 40 Jahren. Und heißt ja unsere Sendung, das glaubt mir keiner. Glaubt dir das keiner, wenn du das so erzählst? Ja, meine die Leute, die ich kenne, die glauben es mir. Aber die meisten, die sagen, du spinnst. Ja. Ich sage, ich weiß, dass ich nicht spinne. Das ist nun mal so. Machst du damit Geld? Nein, überhaupt nicht. Das ist es ja gerade. Ich habe alles aufgeschrieben. Ich musste alles aufschreiben. Und ich habe die besten Auskünfte gekriegt von diesem katholischen Pfarrer, der auf Erden Bücher geschrieben hat. Okay, da musst du, wenn du hast ja offensichtlich wirklich viele Fragen gestellt, das Thema hatten wir vorige Woche auch, da musst du doch auch die Frage an den Engel oder an den Pfarrer gestellt haben, an den toten Pfarrer, was ist der Sinn dieses Lebens? Der Sinn, ja. Genau, das ist das Wichtigste überhaupt. Der Sinn ist, wir sollen uns entwickeln, denn wir wollen, wenn wir drüben haben wir auch eine Wohnung, steht auch in der Bibel, ich richte euch eine Wohnung. Also wir wollen dann schönere Wohnungen haben. Das ist jetzt mal profan ausgedrückt. Also jeder kriegt da einen schicken Bungalow. Aber wir wollen in die Höhe, ins Licht. Ja, ich will es jetzt nicht veralbern. Was war denn mit uns vor unserem Leben? Da waren wir auch drüben. Ach, da waren wir auch drüben schon? Ja, sicher. Und warum sind wir dann hierhin verbannt worden, wo es gar nicht so schön ist? Weil wir das wollten. Wir wollten auf die Erde, da müssen wir durch, um uns hier zu entwickeln, weil es hier schwerer ist als drüben. Drüben leben wir auch, haben auch Aufgaben, da ist es schöner. Aber da gibt es noch Ebenen, die noch schöner sind, wo wir dann hin wollen. Ach so, also man muss sich das redlich verdienen dann. Ja, genau. Und indem man hier ein ordentlicher Mensch ist, kriegt man da ein schönes Haus. Also im übertragenen Sinne. Ja. Ja, so ausgedrückt, so kann man sehen. Das heißt, du bist, also du glaubst dann auch an Wiedergeburten. Ja, das ist ja der Sinn. Die haben gesagt, ihr braucht keine Angst vorm Sterben zu haben. Ihr werdet alle wiedergeboren. Mhm. Und deshalb ist das so. Dann bin ich immer traurig, wenn die Menschen sagen, ich lebe nur einmal und wir sollen auch nicht die Verstorbenen und so dranhängen, dann haben die keine Ruhe. Also wir sollen die in Ruhe lassen. Die melden sich schon mal nachts bei uns. Dann sagen die, ach, ich habe geträumt von dem. Ja. Ja, die haben uns besucht, unsere Eltern oder so. Ne? Hast du die Engel mal gefragt, ob es außerirdische Lebewesen gibt? Ja, das sind ja Lebewesen. Ja, nur gut, die abgesehen von den Engeln, ich meine so auf anderen Planeten. Ja, auf anderen Planeten, auf jeden Fall. Gibt es andere intelligente Wesen wie die Menschen? Ja, ja. Habe ich. Ich gehe davon aus, dass du überhaupt keine Angst hast vom Tod. Überhaupt nicht. Du freust dich geradezu darauf. Ja, doch. Ich habe noch ein bisschen Zeit, weil ich das noch, ich habe den Auftrag gekriegt zu verbreiten. Leute, ihr braucht keine Angst zu haben. Mhm. Ihr werdet wiedergeboren und habt keine Angst vorm Sterben. Mensch, dann hast du jetzt ein tolles Forum hier gehabt, das zu verbreiten und das zu sagen. Ja, ich habe geschrieben, ich habe Bücher geschrieben, wo ich ja leider kein draus machen kann, ne? Keine Reklame machen soll. Naja, egal. Aber es gibt Bücher, die sollten gelesen werden. Ja. Es ist so weitläufig und so viel. Das kann man in ein paar Minuten gar nicht ausdrücken. Jetzt noch eine ganz, ganz große Frage. Eine ganz große Frage. Ja. Wer hat Gott erschaffen? Ja, Gott ist nicht erschaffen, er ist der selbst erschafft. Also da haben wir sollen uns wenden an Jesus Christus. Er ist geschickt worden, also hat aber nichts mit Kirchen zu tun. Mhm. Wir sollen glauben, meditieren. Aber die Kirchen machen ja meistens alles falsch. Mhm. Das ist uns auch gesagt worden, da brauchen wir uns nicht dran zu stören. Ja. Aber wir sollen gut leben, ist selbstverständlich. Ja. Ne? Du hast gerade gesagt, und viel für andere tun. Das ist ein guter Leitsatz, den ja auch die meisten Religionen so unterschreiben würden. Du hast gerade so gesagt, es gibt so ein paar Bücher, die muss man gelesen haben. Meintest du jetzt dein Buch damit oder meinst du andere? Ja, meins nicht alleine. Ich meine jetzt die Bücher von Pfarrer Gräber. Achso, von ihm, genau, ja. Die stehen ja im Internet. Pfarrer Gräber. Nee, mit E. Mit E, Gräber. Hm. Verstehe. Charlotte, das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Das ist deine Welt und dein Erleben und das muss man respektieren und das ist gut, dass du es so erlebst. Es ist für dein Leben ausgesprochen gut, glaube ich. Und du hast ja auch gute Botschaften für die Menschen. Ja, und es ist viel, viel Gutes, was sie gesagt haben, was noch für die Menschen wichtig wäre. Das kann man nicht in einem Abend sagen, aber das könnte man aufschlüsseln, da müsste man öfter... Mhm. Drüber reden. Jetzt brennt mir noch eine lange Geschichte. Glaube ich, jetzt brennt mir noch eine Frage, doch sehr oft liegt mir auf der Zunge, wo du den guten Kontakt hast, die du vielleicht auch schon gefragt hast. Warum gibt es so unfassbar viel Böses auf der Welt. Warum gab es so etwas wie den Holocaust? Ja, die Erde ist ein Planet. Es gibt vier Planeten, die gut sind. Die Erde ist ein Planet, die hauptsächlich von dunklen Geistern beherrscht wird. Und die sind immer hier. Mhm. Und die Guten sind aber auch da. Deshalb sollen wir sorgen, dass wir die Guten hier reinholen, indem wir uns so verhalten. Ja, das ist ein guter Satz. Dann wird die Erde auch mal kippen. Aber das müssen dann 51% sein. Ja, und da müssen wir alle da ein bisschen was zutun. Ja. Ne? Ja. Charlotte, danke für deinen Anruf. Danke, danke. Ja, bitte. Sehr interessant. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke auch. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Wir haben heute, das Thema der Sendung heißt nicht übersinnliche Wahrnehmung oder so etwas, sondern das glaubt mir keiner. Aber wenn das eben so etwas Übersinnliches ist, was ihr vielleicht erlebt habt, dann soll das so sein, aber es können ja auch ganz andere Dinge sein. Vielleicht seid ihr heimlich schweinereich. Und wenn ihr das jemandem erzählen würdet, dann würden die Leute vielleicht sagen, das kann nicht sein, du wirkst ja gar nicht so. Oder irgendwas anderes, was vielleicht ein Geheimnis ist oder ein Doppelleben. Das glaubt mir keiner, das ist unser Thema, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Lisa ist hier, Lisa ist 18, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Lisa. Jetzt bin ich aufgeregt. Leg mal einfach los. Und zwar wollte ich erzählen, dass ich mit meinen 18 Jahren als Escort Lady gearbeitet habe. Oh, gearbeitet hast? Ja, ich habe es quasi auch nur ausprobiert. Wie lange? Ich hatte 2 Dates. Das geht ja noch. Ja, das geht noch. Escort, erklär es mal kurz den Leuten, die in der Szene nicht so ganz bewandert sind. Was ist eine Escort Lady? Man trifft sich mit Männern und hat mit denen vielleicht sogar auch nur ein Essen oder so. Oder geht mit denen in die Oper? Ja, genau, und wird dafür bezahlt. Mhm. Und ja, also es muss nicht unbedingt auf irgendwelche sexuellen Handlungen. Aber manchmal endet das Böse, nämlich dann letztendlich nach der Oper im Bett. Ja, genau, ja. Oder auch nicht. Dann. Oder auch nicht. Ja, und das habe ich dann gemacht, einmal mit einer Agentur. Ja. Und um halt die Sicherheit zu haben. Mhm. Und die Agentur hat sich als sehr schlecht rausgestellt. Mir wurde halt erzählt, das wäre alles nicht so schlimm und auf Sex würde es eh nie rauslaufen. Mhm. Das war auch naiv naiv von mir, das zu glauben. Wie war denn das erste Date? Ja, also ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Erzähl mal. Und zwar bin ich dann angekommen und es war bei dem Kunden zu Hause. Mhm. Man hat sich halt abgesichert übers Telefon und so, also es war noch in Ordnung. Mhm. Und der war über 50. Mhm. Nicht besonders klug. So, das hast du gleich gemerkt. Ja, er kam schon sehr extrem prollig rüber. Ja, sehr. So. Ja. Und Assi. Ja, Assi. Assi ist das richtige Wort. Aber er hat ja viel Geld dahin geblättert. Ja. Also Geld hatte er. Ja, Geld hatte er. So, die Tür geht auf. Assi-Mann über 50 steht vor dir. Und ich denke, oh mein Gott, wo ist der? Und du denkst, aber du bist reingegangen. Ja, ich bin reingegangen. Ich habe das Geld dann sofort bekommen. Wie viel? 1.200 Euro. 1.200 Euro? Ja, 400 Euro ging an die Agentur. Okay, das Geld hast du eingesteckt in deine schicke Handtasche, die du wahrscheinlich dabei hattest. Genau. So, und dann? Und dann, war es halt für 12 Stunden. Ach du lieber Gott, 12 Stunden? Ja. Das ist ja die Hölle. Ja, das war die Hölle. 12 Stunden bei dem Sack in der Wohnung? Ja. Und er hat geraucht wie ein Verrückter und getrunken und es war ganz schrecklich. Wie war das? Habt ihr am Anfang, wollte der erst reden oder ging das gleich zusammen? Ja, man hat erstmal bestimmt ein paar Stunden so ein bisschen geredet. Über was hast du mit dem geredet? Du hast ja gesagt, dass er nicht so der Hellste war. Ja, eigentlich hat er geredet über alles Mögliche. Er hatte Kinder, der war verheiratet, alles Mögliche. Aber ich habe es dann so über mich ergehen lassen. Ja, und dann irgendwann ging es zur Sache. Ja, dann wollte er natürlich mir näher kommen und kuscheln. Ja, so ungefähr. Und es war wirklich sehr unschön. Ich rufe auch an, damit die Leute einfach sehen, das ist nicht so der Beruf, wo man nur essen geht oder so. So, jetzt hat er sich dir angenähert. Er hat dich getatscht und gestreichelt und weiß ich was alles. Ja. Und dann kam es zum richtigen Sex auch. Nee. ich konnte es nicht. Also ich habe mich betatschen lassen und der war auch ganz zufrieden damit. Warst du nackt zumindest? So halb. So halb. Also ich muss sagen, also der Schlüpper war noch an. Ja, ja. Ja. Aber es war schon grenzwertig. Und darauf hat er sich dann auch eingelassen. Er hat ja viel Geld bezahlt, dass du nicht ja, richtig... Ja, ja, deswegen. Also ich habe das auch nur gemacht, weil ich dachte, ich kann das jetzt nicht bringen, dass ich bei so viel Geld dann irgendwie nicht meine Dienste erfülle. Musstest du denn irgendwas zurückzahlen, wieder weil du nicht komplett deine Dienste... Nee. Der ist auch eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass man dann wirklich so weit geht. So, das war das erste Date. Das zweite Date, vielleicht ein bisschen in der Kurzfassung, wie lief das? Er hatte eine Freundin eingeladen, das war ohne Escort-Agentur, weil die mich sehr unter Druck gesetzt haben. Also er hatte eine Freundin da und da habe ich mich, deswegen habe ich auch nur zugesagt, weil die mir halt das sichere Gefühl auch noch gegeben hat. Wie alt war dieser Mann? Das war der gleiche. Ach, das war der gleiche? Das haben wir privat abgemacht. Ach so. Wie, dann bist du nochmal zu dem hingegangen, obwohl du den gar nicht so mochtest? Ja, wegen dem Geld irgendwie Geld, ein bisschen. Und ich dachte, diesmal kann ich ja einfach sagen, nö. Also es ist dumm. Es war total naiv. Und da waren dann noch eine Freundin und wollte er dann mit euch beiden Mädels dann rummachen oder wie? Wollte er anscheinend. Dann hatte er, habe ich das so ein bisschen so gelenkt, dass er auf sie scharf ist und ich dann so in der Ecke sitze, so ungefähr. Ist das gelungen? Ja, also... Also es kam wieder nicht zum Geschlechtsverkehr? Nee, er wollte immer und ich habe dann wirklich mein Bein auch mal weggezogen so. Und hast du wieder so viel Kohle verdient? Das 1000 Euro bar. 1000 Euro bar. Ohne irgendwelche Zahlungen an die Agentur dann. Das war dein Ausflug in das Business vom Escort Service. Du bist wieder raus. Ja, auf jeden Fall. Da, du hast eine ungeheuer junge Stimme. Du bist aber wirklich 18. Ja, bin ich. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen, das zu machen, das machen zu wollen? Eine Freundin hatte mir das irgendwie mal so gesagt. Ich kannte das vorher nicht so ganz. Und dann wollten wir uns eigentlich zusammen bewerben bei einer Agentur. Und irgendwie habe ich das dann gemacht. Und ich habe zum Glück keinen Vertrag unterschrieben. Hast du dir das denn vorher nicht so ausgemalt? Doch, ich wusste das, aber es gibt ja auch einfach so Dates, wo man wirklich sagen kann, nein, da wird nichts passieren. Mhm. Und diese Agentur hat mir das auch so gesagt. Mhm. Und deswegen dachte ich, ja, ist ja schön, so 1000 Euro einfach mal in 12 Stunden, ohne dass irgendwas passiert. Also wirklich auch ohne Betatschen. Für ein gutes Gespräch beim Essen ist das okay, ne? Ja, kein Thema. Schick ausgeführt. Ich meine, die Leute sind auch wohlhabend, kommen meistens auch aus einer anderen Bildungsschicht, also möchte mich jetzt hier nicht unbeliebt machen, aber irgendwie so Manager, dachte ich so, die dann sich einfach mal nett unterhalten wollen. Das wird es ja auch geben. Ja, das gibt's auch. Das gibt's auch und es gibt da auch junge Knackige wahrscheinlich, die dir auch gefallen würden, ne? Nur bist du zu viel. Ja, klar. Aber es war echt wirklich die Person, ich weiß nicht, das war absolut mein Albtraum. Aber ich habe es halt beim zweiten Mal wirklich gemacht, dachte ich, die Freundin ist da, dann passiert da nicht. Ich kannte dann die Situation schon so ein bisschen. Wurde auch getrunken oder irgendwelche Drogen konsumiert? Kokain. Ach, Drogen auch? Er hat dann irgendwann ein Tablett dahingestellt mit einem Riesenberg Kokain. Nein. Doch. Hast du kapiert, dass das Kokain ist? Ja, ich wusste, dass es Kokain ist. Die haben sich auch ordentlich was durchgezogen. Und haben sie es dir angeboten? Ja, also es war echt wirklich eine Handvoll quasi. Ich weiß nicht, wie viel wert das Wasser war. Und warst du ganz kurz davor, es auch zu machen, versucht es zu tun? Um es zu vergessen, was ich da gerade tue, ja. Hast du es dann auch gemacht? Nein. Ich wollte die Kontrolle... so behalten. Also du hast gesagt, dass du keinen Geschlechtsverkehr mit diesem Mann beim zweiten Mal nicht hattest. Nee, genau. Aber diese andere Frau, diese Freundin von dir, hat die denn mit ihm geschlafen? Achso, das war eine Freundin von ihm. Eine Freundin von ihm, ja genau, nicht von dir, genau. Ja, die hatten wohl was. Die sind dann immer hochgegangen und er hat sich auch immer so gewünscht, dass wir jetzt beide in den Darkroom kommen. Ja, also... Solltest du auch zugucken, während die beiden dann so richtig zugange? Ja. Hast du zugeguckt? Also es war ja stockdunkel. Ich habe mich dann einfach auf die Bettkante gesetzt und gewartet, bis es vorbei ist. Ach du dir Leute. Also das war dann oben, das war nicht mehr im Wohnzimmer, da, ja, wo, der genau. Kuck, wo das Koks stand. Da, ja. Da bist du im Dunkeln nach oben gegangen und hast dich auf die Bettkante gesetzt. Aber das gibt doch gar keinen Sinn. Wieso hat er kein Licht gemacht, wenn er angeguckt hat? Er wollte alle so intensiv spüren. Ich weiß es nicht so ganz genau. Er fand das irgendwie antörend. Da hast du aber nur Glück gehabt, dass du da so locker rausgekommen bist. Ja, wirklich. Das hätte also übel ausgehen können. Ja, ich habe auch einer Freundin Bescheid gesagt, aber die hätte mich jetzt im Ernstfall auch nicht direkt nach 5 Minuten retten können. Nein. Ja, das war... Ach, Lisa, du erzählst uns hier aufregende Geschichten. Ich bin ganz fertig mit Nerven. Mann. Kokain, ja. Das ist ja wie im Krimi. Ja, es war wirklich wie im Koks, Krimi. Sex. Ja, wirklich. Dicke, hässliche Männer. Ja, wirklich. Mädchen, die nicht mitmachen wollen, aber dann müssen und Darkroom und Mann. Also alle, die sich irgendwie dafür interessieren und glauben, da kann man schnell mit Geld machen. Du sagst bloß die Finger weg. Lass das sein, man verkauft sich und ich hab's gemerkt, dass das einfach gar nicht geht. In deinen zarten, mit deinen zarten 18 Jahren bist du, was machst denn du im Leben? Bist du Schülerin, ne? Ja. Die würden natürlich alle vom Glauben abfallen, ne? In der Schule wahrscheinlich, wenn du das erzählst. Wer weiß das denn schon? Nur eine Freundin. Ich würde es auch nie mehr, also ich würde es niemandem erzählen. Hoffentlich hat die Schule jetzt nicht zugehört. Ich hoffe nicht. Und hat deine Stimme erkannt. Aber die haben die Stimme verfremdet. Das ist gar nicht die richtige Stimme von Lisa. Und Lisa heißt auch nicht Lisa, Lisa heißt ganz anders. Also das bildet euch ja gar nicht ein, irgendwas erkannt zu haben. Deine Eltern wissen es auch nicht. Nee, auf Gottes Willen. Was möchtest du mal beruflich machen? Grundschullehrerin. Das ist sehr solide, sehr lobenswert, finde ich, Aussprache. Lisa, du bist ja drauf. Also eine experimentierfreudige junge Frau. Ja. Aber, wie gesagt, auch wirklich saugefährlich, ne? Total. Hätte und wirklich übel ausgehen können für dich, ja. Wenn du da an einen richtigen Kerl gekommen wärst. Ja, ich dachte auch immer, Augen zu und durch, ja, egal. Nee, aber nee, auf keinen Fall. Nee, nee. Das war einfach... Wichtigste Frage überhaupt, hast du einen Freund im Moment? Nein. Ja, dann bin ich aber froh. Das wäre ja ein neues Thema gewesen. Nee. Erzählst du das, wenn du das nächste Mal wieder ganz romantisch verliebt bist, wirst du es deinem Freund beichten? Ich bin zurzeit verliebt. Ach, du bist nein, verliebt. Ich würde es niemals beichten. Niemals. Weil ich Angst habe, abgestempelt. Genau. Als alte Hure, ne? Ja, genau. Aber ich ist kein Schimpfwort. Die Hure mögen das, wenn man sie Hure nennt. Ich sag zu Huren und das finden die gut. Ja, das ist, Lisa, schön, dass du angerufen hast. Schön, dass alles so gut ausgegangen ist. Ja, zum Glück. Und viel Spaß beim Leben und beim Studium und werde eine brave und strebsame Grundschullehrerin. Ja, ich hoffe. Alles Gute. Ja, mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das glaubt mir kein Mensch. Oder das glaubt mir keiner. Das ist unser Thema heute Nacht. Und Lisa hat uns gerade eine schöne Geschichte erzählt. Habt ihr irgend so etwas auch erlebt? Was ihr so für euch behalten habt bisher und von dem ihr sagt, das glaubt mir kein Mensch, wenn ich das erzähle. Ich glaub's euch, wenn ihr es mir erzählt und wenn ihr mir das erzählen wollt, sehr gerne. Domian@wdr.de oder 0800 220 50 50. Hier ist Manfred. Manfred ist 45. Guten Morgen, Manfred. Hallo, ja. Hallo, Manfred. So, das glaubt dir keiner. Was denn? Manfred, schon. Manfred ist 45, okay, jetzt hörst du über den Fernseher. Manfred. Hallo, Domian. Ja, hallo, bitte den Ton ganz wegschalten vom Fernseher. Ja, ich schalte ihn weg, habe ich schon weggeschalten. So. Kann man die Stimme nur ein bisschen verfremden oder irgendwas? Nee, das können wir jetzt nicht mehr, nachdem wir beide jetzt schon hier sprechen. Okay, gut. Also wir versuchen es mal so. Okay. Ja. Also was glaubt dir denn keiner? Es glaubt mir keiner, dass ich 6,5 Promille mit 6,5 Promille rumlauf und dass ich da nur geradeaus lauf. Mit 6,5 Promille? Ist man da nicht schon lange im Grab? Ja, das Grab, glaube ich, ist dann nicht recht weit weg, gell? Du läufst mit 6,5 Promille herum. Du hast aber jetzt nicht 6,5 Promille. Nee, ich vermute, jetzt habe ich 3 oder so. Das heißt, du bist eigentlich jetzt auch hackedicht. Ja, natürlich, ja. Du bist Alkoholiker. Ja, klar, natürlich. Schwerster Alkoholiker, also Spiegeltrinker. Wie viel trinkst du denn am Tag? Also mindestens eine Flasche Wodka und sechs Bier dazu. Wie kommst du denn auf diese komische Zahl 6,5? Woher weißt du das? Das ist gemessen worden im Krankenhaus. Sag's nochmal, im Krankenhaus hat man das rausgekriegt, oder wie? Ja, natürlich, ja. Also das war halt mal, ich habe da zu meiner Frau gesagt, also ich will ein Krankenhaus, ich muss ins Krankenhaus. Und dann hat die gefragt, warum. Dann sage ich, ja, mei, mir geht's nicht gut, ich brauche ein Krankenhaus. Und dann hat sie mich da halt ins Krankenhaus gefahren. Das hast du alles noch gesagt, mir geht es nicht gut, ich brauche ein Krankenhaus. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen und die haben 6,5 Promille rausgekriegt. Ja, klar. Ihr Lieben, ihr müsst das mal schnell googeln, ob das überhaupt möglich ist. 6,5 Promille. Ich habe das noch nie gehört. Wo ist wirklich die Linie, wo man stirbt? Ab wie viel stirbt man? Wie viel hält ein Mensch aus? Weißt du das? Nein, ich weiß es nicht. Also, aber mit 6,5 stirbt man nicht. Also, das weiß ich. Wie lange säufst du denn schon so extrem? Seit 5 Jahren ungefähr. Warum? Ja, das ist die gute Frage. Da waren mehrere Sachen. Ich habe da Rückenproblem gehabt, da bin ich operiert worden und habe da Schmerztabletten reingeschmissen und dazu Alkohol, ja, damit man halt den Schmerz betäubt, ne? Mhm. Du sagst, du bist Spiegeltrinker. Das heißt ja, du brauchst immer so ein bestimmtes Level an Alkohol, das du erreichen musst. Ja, unter einem Promille geht gar nichts. Heißt das jetzt für mich, dass du eigentlich immer trinkst? Ja, natürlich. Ich trinke immer. Also ich wachte in der Früh auf um 2 Uhr oder um 3 Uhr in der Früh und da muss ich was trinken, damit ich weiterschlafen kann und so. Ach, du brauchst sogar den Alkohol, um schlafen zu können dann. Also wenn du den Pegel nicht hast, kannst du nicht schlafen. Ja, richtig, weil dann fängt man erst zittern an und so, mei, das ist halt so beim Alkoholiker. Wie lebst du zurzeit allein oder mit deiner Frau? Ja gut, ich sage immer, meine Frau, wir sind nur verlobt, aber seit jetzt Jahren sind wir zusammen, darum sehen wir meine Frau. Ne? Und ihr lebt zusammen? Ja, ja. Das ist ja für deine Frau die Hölle, wenn der Mann so schwer alkoholkrank ist. Es ist, glaube ich, für die Frau schon wirklich die Hölle, ja. Nun bin ich etwas befangen, weil du ja jetzt auch schon wieder Alkohol getrunken hast und ich weiß gar nicht, ob du das richtig realisierst, was ich dir jetzt so sage oder was ich dich frage. Dir ist klar, dass du dabei bist, dich tot zu saufen. Ja, das ist so, ja. Na, ich realisiere das schon und ich war auch heute wieder bei den anonymen Alkoholikern und so. Also da gehe ich auch seit 2,5 Jahren hin. Und da weiß ich schon, was da irgendwie abläuft, weil die sind ja ehemalige Alkoholiker und die kennen sich da echt gut aus, ne? Die kennen sich wirklich gut aus, in der Tat. Ich höre gerade übrigens aus meiner Regie, dass es in Litauen mal jemanden gegeben hat mit 8,4 Promille. Also sind deine 6,5 Promille durchaus akzeptabel, also akzeptabel nicht im Sinne von glaubwürdig. Das kann also durchaus sein. Du gehst zu den anonymen Alkoholikern. Ja. Und da redet man ja ganz offen, da verstellt man sich ja nicht. Das ist echt super. Ich finde das Meeting immer super. Was sagen die anderen denn zu dir, wenn die erfahren oder hören, dass du ständig so unfassbar viel säufst? Ja, die sind natürlich nicht begeistert, ne? Aber, mein gut, morgen haben wir dann einen Spaziergang. Ich bin immer herzlich eingeladen, auch wenn ich so viel sauf. Die sagen da immer, und da sind ja mehrere dort, die schon länger gesoffen haben, sag jetzt mal. Und die gehen da auch immer wieder hin und ich will da auch immer wieder hingehen. Und das ist eine super Gesellschaft, also das sind super Leute, die da dort sind. Und das will ich irgendwie nicht missen. Wie oft warst du in den Jahren deiner Alkoholerkrankung schon in einer Klinik? Ja, 2-mal war ich auf Entgiftung. Wie lange hat es danach dann angedauert, dass du trocken warst? Das Maximale war 8 Wochen. Mhm. Wann warst du das letzte Mal in einer Klinik? Ja, das ist jetzt ein halbes Jahr hier. Das ist noch gar nicht so lange. Nee. Wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen, Manfred? Irgendwie geht's nicht so weiter. Ja, aber was heißt das? Wenn es so nicht weitergeht, wie soll es weitergehen? Was wünschst du dir von dir selbst und deinem Leben? Ja, jetzt bin ich, also ich habe heute Geburtstag. Ich gratuliere dir sehr herzlich. Ja, danke. Ich wünsche dir natürlich Glück von Herzen. Und jetzt bin ich 45 und ich hoffe, dass ich nochmal 45 geschafft habe, dass ich ein Einsgewehr. Das kannst du. Du wünschst dir, dass du nochmal 45 Jahre leben wirst. Ja, aber. Du kannst natürlich vergessen, ne? Wenn du so weitermachst. Wenn ich so weitermache, dann glaube ich, habe ich keine Chance. Also, dann kann es sein, dass du gar nicht mehr 10 Jahre lebst. Ja, das erzählen wir mal bei der AA drin. Bitte? Bei der AA, bei den anonymen Alkoholikern. Genau, AA sagt man da so. Mhm. Die sagen das auch. Das wird schwierig, ja. Ja, deswegen meine Frage, wie wird es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Was willst du tun? Ja, ich weiß nicht. Aber da warst du auf irgendwie, dann hast du den totalen Zitter, weißt du? Mhm. Weil du natürlich irgendwie mit der Promille runterkommst. Mhm. Ja, dann brauchst du ja was. Du gehst natürlich zunächst durch die Hölle, das weiß ich. Da müssen wir nicht drüber reden. Setzt deine Freundin dich denn nicht unter Druck? Ja, doch, die setzt mich schon ein bisschen unter Druck. Aber zum Beispiel am Sonntag jetzt auch, also letzten Sonntag, da ging es mir auch so schlecht. Ich hatte keinen Alkohol mehr zu Hause. Ja, dann hat mich meine Frau oder meine Freundin, ja, ich sage immer meine Frau, die hat mich dann zur Tankstelle gefahren, um einen Wodka zu kaufen. Also meine Frau, die unterstützt mich da schon. Mhm. Oder? Wobei das natürlich auch eine falsche Form der Hilfe ist. Eigentlich schon, ja. Wenn ich deine Freundin wäre, ich würde dir sagen, ich gebe dir ein Ultimatum. Mhm. Sonst wäre ich raus aus der Beziehung. Definitiv. Ja, ich habe da auch ein bisschen Angst, dass die da jetzt irgendwie mal Schluss macht, ne? Gehst du auch noch einem Beruf nach? Ich bin selbstständig, ja. Du bist selbstständig? Und, und du arbeitest als Selbstständiger? Ja, auf der Baustelle. Als was genau? Das darf ich jetzt gar keiner erzählen. Ich baue Aufzüge. Und bist immer besoffen. Manfred, ja. Manfred, also ich kann nur sagen, ich mache mir absolute Sorgen um dich. Ich sehe dich schwerst krank oder tot in absehbarer Zeit, wenn du so weitermachst. Ja. Du zerstörst alles. Du zerstörst das Geschenk deines Lebens, was du da tust. Mhm. Liebst du deine Freundin sehr? Natürlich liebe ich dich. Hast du Kinder? Nein, Kinder haben wir keine. Und du möchtest doch mit deiner Freundin, die du sehr liebst, doch sicher auch noch ein schönes weiteres Leben und eine schöne Zukunft haben. Ja, klar. Dafür lohnt es sich doch wirklich bitter zu kämpfen und alles in die Waagschale zu werfen, was möglich ist, um von diesem Fluch wegzukommen. Mhm. Jeder Tag, den du säufst, ist ein verlorener Tag aus deinem Leben. Jeder Tag ist ein Dreckstag, den du sollst. Ja, es redet sich leicht jetzt. Ich weiß, Manfred. Ich weiß, das redet sich leicht, aber ich sag das nicht leichtfertig. Ich sag's dir mit tiefer Ernsthaftigkeit. Weil die einzige Alternative, die du hast, ist, nochmal in eine Klinik zu gehen. Ja, und dann vielleicht, ja, erst mit Entgiftung und dann auf Therapie hinterher. Ja. Weißt du, und wenn es viermal schiefgelaufen ist, dann klappt es beim fünften Mal. Ja. Wenn es bisher schiefgelaufen ist, ist das noch keine Begründung dafür, es nicht nochmal zu versuchen. Denn wenn du es nicht nochmal versuchst, unterschreibst du dein Todesurteil. Ja. So, Manfred. Ja. Wir haben uns jetzt klar ausgetauscht. Mhm. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen, mit dem Henning, anbieten. Oh, das wäre gar nicht schlecht, ja. Sehr gerne, das machen wir sehr gerne. Da bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich an. Okay, das wäre super. So, du hast heute Geburtstag, nochmal die herzlichsten Glückwünsche und nimm doch vielleicht diesen Tag zum Anlass und sag, ab diesem Tag verändert sich mein Leben und ich entscheide heute für eine neue Lebensrichtung für mich. Das haben die bei der A-Gruppe ja gesagt, durch das, dass ich heute erst 45 geworden bin, also am 2.10., also eigentlich ist das schon ein paar Stunden her, haben die auch gesagt, dass ich das zum Anlass nehme, dass ich dann zwei Geburtstage auf einmal feiern kann. Ja, das wär doch schick. Das wäre super. Okay. Drück dir die Daumen, Manfred. Alles Gute von Herzen. Jetzt ruft gerade einer an. Gut, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Tschüss. Ja. Ciao. 1.45 Uhr haben wir. Boah, die Zeit vergeht aber schnell heute. Hier ist Ralf. Ralf ist 34. Guten Morgen, Ralf. Hallo, Domia. Hallo, Ralf. Domia, bist du es wirklich? Ja, es glaubt mir zwar keiner, aber ich bin es wirklich. So. Na, ja. Das du, Ralf, wir haben ein skurriles Thema. Domian. Und zwar ich. Nee, pass auf, Ralf, du musst den Ton wegschalten und den Hörer stillhalten. Ich habe jetzt gerade nur Kuddelmuddel verstanden. Du hast zu unserem Thema angerufen, das glaubt mir keiner. Was ist es bei dir? Ja, also ich esse gerne grünen Pansen. Du isst gerne grünen was? Pansen. Grünen Puma. Pansen. Pansen ist, ja. Ist eine Innerei Von der Kuh. Von der Kuh. Der Wagen. Ich muss mich jetzt blöd fragen, ist der immer grün, der Pansen? Es gibt auch weißen Pansen. Also was bekannt aus der türkischen Küche, zum Beispiel eine Kuddelsuppe. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also es gibt Kuddelsuppe. Ja, es gibt weißen Pansen und es gibt grünen Pansen. Ja. Ja. Aber grüner Pansen, der ist eigentlich für, sag ich mal, für Hunde. Grüner ist für Hunde. Ja, und der schmeckt mir besonders gut. Nun dreht sich ja fast allen Leuten der Magen rum, wenn man denkt, irgend so eine Innerei von der Kuh. Was ist Pansen? Ist das eigentlich der Magen von der Kuh oder was ist das? Das ist ein Magen. Ein Magen ist das, der Magen von der Kuh. Ja. Und ich weiß so, dass man das Hunden schon mal so hinschmeißt oder so. Ja eben, darum geht's ja. Ich habe es ja damals für meinen Hund gekauft. Und da hast du gedacht, ach, ich koste das mal. Sieht gar nicht so unlecker aus. Ja, lecker ist was anderes, aber... Andererseits, was stellen wir uns so an? Wir essen ja auch Leber. Da könnte man genauso gut sagen, wie ekelhaft, Leber. Warum soll man nicht Pansen essen? Wie isst du den Pansen? Isst du den roh oder gebraten? Nee, ich gekocht. Ach, gekocht. So. Ja, klar. Aber natürlich habe ich wegen meiner Freundin übelsten Theater damit. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jeden Tag Pansen esse. Also, ne, ist so, als wenn man eine Haxe isst, irgendwie hin und wieder mal... Da hat man ja auch mal ab und zu so einen Heißhunger drauf. Wie schmeckt Pansen? Pansen? Ja, so, ich sag mal, natürlich irgendwie, ne? Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ja, also so ein bisschen manchmal auch nach Gras. Was? Nach Gras? Ja, also nicht nach Marihuana. Naja, ich hab schon verstanden. Ne? Sondern so, ja, muggelig. Ja, man kann natürlich Geschmack sehr schlecht beschreiben. Also es schmeckt sehr, ich sag mal so, sehr intensiv. So wie manche Leute zum Beispiel kein Lammfleisch mögen. Ja. Erinnert es an eine andere Fleischsorte, die wir vielleicht kennen? Eine Fleisch oder die wir vielleicht kennen? Nee, erinnert der Geschmack vielleicht an eine andere? Nee, also es ist absolut, es ist so ein bisschen, sag ich mal, Gummi. Gummi. Wie riecht denn das Zeug, wenn es roh ist? Es stinkt wie Hölle, ne? Es stinkt wie Hölle? Es stinkt wie Sau, Alter. Das muss man wirklich sagen. Also, das ist ja das Irre. Deswegen sag ich ja, das glaubt mir keiner. So. Wonach stinkt das? Nach nach Pansen eben. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie Pansen riecht. Das ist, Hast du auch nie einen Hund gehabt oder so? Nee, hab ich noch nicht. Okay, also die Hundebesitzer werden es wissen, wenn die das für die Hunde kaufen. Ah, verstehe. Also es ist wirklich, also es schmeckt, oder es riecht auf jeden Fall sehr extrem. Ja. Und das ist das Problem, nämlich auch was ich habe, weil meine Freundin, wir haben uns auch deswegen schon übelst gefühlt, weil sie meinte, ich bin pervers. Ihr wohnt zusammen? Nee. Auch wenn sie mal zu Besuch kommt, also sie kommt dann auch erstmal 2 Tage nicht, weil die ganze Bude stinkt dann. Ja. Also, wenn man das kocht, also das kann man vergleichen wie, als wenn man irgendwie Fisch oder irgendwas. Kann man das denn so ganz normal beim Metzger kaufen? Na klar. Kann man. Also wie gesagt, das hatte ich eben schon in der Regie oder wie das auch immer heißt bei euch gesagt. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der Schlachter, und der hat mir mal einen ganzen Kuhmagen mitgebracht. Ja gut, in der Schlachter. Also wenn ich jetzt zu Edeka oder zu Rewe gehe, sag ich, möchte gerne einen Pfund Pansen haben, gucken die mich wahrscheinlich an wie... Nee, so nun auch nicht. Also meistens, also diesen grünen Pansen, den kriegt man schwer. sag ich mal. Also du hast deine Rewe oder in Maskissen. Da kriegst du einen weißen Pansen. Also du hast deine geheimen Bezugsquellen, wie du es. Na, wie ich habe gerade gesagt, genau. Von mir, der ist Schlachter. Ja. Arbeitet direkt auf dem Schlachthof. Und der hat mir mal einen ganzen Kuhmagen zum Beispiel mitgebracht. Und da bin ich damals drauf gekommen. Achso, ich dachte, du wärst durch den Hund, durch das Hundefutter drauf gekommen. Nee, die hat er ja für meinen Hund mitgebracht. Achso, verstehe. So, ne? Und das war wie ein Schlafsack. Aber das verstehe ich nicht. Du kaufst das für deinen Hund. Das Zeug stinkt bestialisch. Wie kommt man denn dann auf die Idee zu sagen, och, das könnte ich mir ja auch mal kochen und essen? Wie kommt man auf die Idee? Ich habe das ja für meinen Hund gekocht. Ich habe es ja nicht hochgegeben. Und dann habe ich mal so ein Löffelchen genommen von der Dings hier, von dem Sud. Aber das würde ich schon nie im Leben tun. Aber du hast es getan. Ich hab's getan. Glaubt mir keiner. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das selber nicht, ne? So, dann hast du den, du kochst den und was isst du denn dabei? Lecker Kartoffel oder Fritten oder was machst du? Reis. Gar nichts. Nee, Reis. Reis. Reis oder Nudeln. Ja. Also ganz ehrlich, also wenn man das noch nicht gegessen hat, ich sag mal so, ne? Zum Beispiel mein Urgroßopa. Ja. Der ist jetzt über 90 geworden. Er hatte zwei Weltkriege hinter sich. Ja. Hat es gegessen. Ja, klar. Also ich glaube, vielleicht hat der hat auch sogar seinen Teller abgeleckt. Das mache ich heute noch. Weil ich das immer gesehen habe, hier, der leckt einen Teller ab. Das hat sich irgendwie so bei mir so eingebürgert. Sag mal, wenn du so drauf bist, so mit Hundefutter oder so, hast du auch schon mal Hundefutter aus der Dose gegessen? Hundefutter aus der Dose? Ja. Nee. Nee. Ich bringe dich jetzt auf eine gute Idee wahrscheinlich. Ja. Günstig vor allen Dingen. Man muss ja nee, also wirklich, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe aber früher als Brekkies gegessen. Was hast du gegessen? Brekkies. Brekkies, das sind so Katzen. Katzen. Ach so, ja, genau. Aber dieses Trockenfutter. Brekkies. Also, ich kann mir vorstellen, dass deine Freundin da nicht so erbaut ist und wenn eben, das ist ja das eigentlich, das war das Thema eigentlich, wo wir dann damals irgendwie zusammengekommen sind und so, wenn er irgendwann, dann kam sie in die Bude, sagt er, stinken hier. Mhm. Verstehe. Ich sag, ja, da wusste ich gar nicht irgendwie, wie ich mit der Sprache rausrücken soll, sondern weil ich kam mir schon echt ein bisschen blöde vor. Aber nur sie weiß das, dass du sowas gerne isst und dein Metzger. Nee, mein Freund, der Schlachter. Ja, genau, der weiß das. Der weiß es ja. Der weiß es mittlerweile auch. Ja. Und besorgt mir auch immer die gereinigten Pansen, ne? Weil das erste Mal, da waren dann auf. Ja. So Dings hier, sag mal schnell hier. Ja, eben aus dem Magen, ne? Von der Kuh, da war noch Gras drin. Ja. Jetzt vertiefen wir mal nicht weiter. Die Leitung ist auch irgendwie sehr, sehr anstrengend und ein bisschen schlecht zu verstehen. Aber das Wichtigste haben wir verstanden, Ralf. Und ich danke dir für deinen Anruf und dass du uns das jetzt skurril an, aber ganz viel, was ich nochmal fragen wollte, wie kann ich es denn irgendwie meiner Freundin klar machen, dass ich nicht pervers bin? Das klären wir im Hintergrund, wir rufen dich nochmal an. Einverstanden? Alles klar. Bis dann. Gut, tschüss. Gut, Domian. Ciao, Ralf. Tschüss. Das war eine komische, krubbelige Leitung. 1.53 Uhr und hier ist Moni. Moni ist 47. Hallo Moni. Ja, hallo hier. Ja, dich verstehen wir wieder klar und deutlich. Ja, gut, prima. Ja, also ich möchte heute mit dir über eine außerkörperliche... Auch etwas Übersinnliches? Ja, irgendwie. Also ich hatte so eine außerkörperliche Erfahrung während einer OP. Eine Art Nahtoderlebnis, oder? Ja, sowas in der Art. Hm. Das glaubt mir halt auch keiner, das hatte ich auch schon mal so dem einen oder anderen erzählt, aber also das Ganze fing so an, dass ich halt in diesen OP-Saal reingeschoben wurde, ich sollte die Galle rauskriegen. Ach so, eigentlich eine ganz harmlose Operation. Richtig, genau. Mhm. Und ich habe da halt im Bett gelegen, ich habe nicht geschlafen, ich habe alles gehört und ich habe dann gedacht, so, die machen Scherz, irgendjemand sagte, oh Mann, das ist ja jetzt irgendwie eine Galle und ich habe Besteck für den Blinddarm rausgelegt und das habe ich halt alles noch so für einen Scherz als Scherz empfunden. Aber man hat dir vorher eine ordentliche Narkose gegeben. Ja, richtig, genau. Also ich war schon in Narkose. Naja. Und du lagst dann da und hast das alles gehört. Hast du die Augen auch aufgemacht? Nein. Ich konnte mich also körperlich nicht bewegen, aber ich habe alles mitgekriegt. Ich war innerlich hellwach. Dann haben die gesagt, ich habe hier ein Besteck für einen Blinddarm hingelegt. Ja, richtig, genau. Ne? Und ich hatte das so für einen Scherz gehalten irgendwie, wenn man so in den OP-Saal geschoben wird, dann scherzen die schon mal so ein bisschen rum, dass man nicht so nervös wird. Ne? Weil ich dachte, die wissen, dass ich halt immer noch wach bin. Ne? Ich habe mir gedacht, da kommt irgendwie noch eine tiefere Narkose oder sowas. Ja, war aber dann nicht so. Ich habe also alles mitgekriegt, wie die mich aufgeschnitten haben. Hast du den Schmerz auch gespürt? Ja, aber hallo. Ich habe innerlich habe ich geschrien, ja. Und das war also unglaublich. Dieser Schmerz, was ich da gefühlt habe, das habe ich vorher noch nie in meinem Leben so. So, jetzt kann das Ganze ja eine ganz profane Ursache haben, nämlich dass die dir eine schlechte Narkose gegeben haben. Ja, das sagte mir ein paar Jahre später ein Narkosearzt also auch. Naja, auf jeden Fall habe ich das halt, wie gesagt, alles mitbekommen, wie die da in mir rumgewühlt haben mit Händen und Gerätschaften. Und irgendjemand da meinte, man könnte also nicht so richtig in meinen Innenraum von dem Bauch reingucken und mein Bauch sollte also weiter aufgespannt werden. Ja, und dann haben die das wohl gemacht und das war so schmerzhaft und ich habe so geschrien. Und also nicht wirklich geschrien, sondern im Geiste geschrien. Innerlich ja. Halt. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Und dann auf einmal bin ich oben in der Zimmerecke auf einmal war ich oben in der Zimmerdecke. Ich konnte also runtergucken auf mich. Auf dich, auf deinen aufgeschnittenen Bauch konntest du gucken. Ja, und auf die Ärzte. Ich habe den ganzen Saal gesehen, diesen ganzen OP-Saal. Du ja. warst aber nicht bio... Also mein Körper lag da unten. Aber ich oben, ich war halt oben und konnte alles sehen und auch hören. Du warst aber nicht für eine kurze Zeit klinisch tot. Ja, weiß ich nicht so genau, ne? Der Ausdruck hinterher von den Ärzten war, als ich dann mal genauer nachgefragt habe, da wäre eine nicht planmäßige Geschichte halt während der OP passiert. Mhm. Also die mussten mich wiederbeleben, mein Herz ist stehen geblieben. Ah ja. Ja. So, jetzt schwebst du, das hört man ja oft von Menschen, die Nahtoderfahrung haben, die schweben unter der Decke. Ja, richtig. Und dann konnte ich halt alles sehen. Hat mich auch sehr erschrocken, weil ich habe vorher noch nie einen OP-Saal gesehen. Der war so bis oben hin gekachelt und das waren auch so riesenhohe Decken. Das war so ein altes Krankenhaus. Da saß irgendwie ein Arzt oder jemand, der halt in OP-Kleidung saß in der Ecke und aß einen Apfel. Papptest du wie so ein Luftballon unter der Decke? Ja, ich bin richtig geschwebt. Also oben links, oben... Und mit dem Gesicht nach unten? Ja, richtig, genau. Ja, und ich konnte direkt auf mich runtergucken und... Gab es denn sonst noch, also bei diesen Nahtoderfahrungen haben die Leute oft Lichterscheinungen oder... Ja, das kommt dann halt jetzt. Ich habe dann unten bemerkt, dass also unten die Ärzte relativ hektisch wurden und hörte also so einen lauten Piepston. Ne? Mhm. So, der war halt lang anhaltend und... Dann in dem Moment merkte ich also, wie von links wurde es mir ganz warm und dann guckte ich halt so links rüber und ja, da war dann der Tunnel. Da war ein Tunnel. Wie sah der aus? Klassisch wie ein schwarzes, kleines Loch? Ja, der war so, ja, ich sag mal so grau irgendwie so innen drin und am Ende ein richtig schönes, warmes Licht. Ne? Wolltest du in den Tunnel reingehen? Ich wollte nicht, aber ich wurde reingezogen. Mhm. Wie, also. Widerwillen quasi. Ja, auch nicht unbedingt wider Willen. Das war also, ich weiß nicht, also ich bin da reingezogen worden und je näher ich also da reinkam, je weiter ich da drin war, das war die schönste Erfahrung, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Ja. Das war unglaublich warm. Ich war so leicht, ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich war einfach glücklich. Wie endete denn das ganze Erleben? Ja, also ich habe halt angehalten, ich wurde wieder rausgeholt aus diesem Tunnel, wieder zurückgezogen und hörte dann trotzdem weiter noch dieses Piepen. Ja, die haben mich dann wieder geholt und dann bin ich wieder in meinem Körper aufgewacht und habe den Rest der OP mitbekommen, wie die mich zugenäht haben und so weiter. Moni, ich danke dir für deinen Anruf. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Aber du hast alles erzählen können. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir nicht da wegen des Feiertags, aber in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Feiertag. Bis dann. Tschüss.